Hello, friends. Hallo, Freunde. I have to stay a little bit longer on verse 6. Ich muss noch ein bisschen länger bei Vers 6 bleiben. So, since Jesus is the truth, da Jesus die Wahrheit ist, if we make Jesus the center, we've made the truth the center. Wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, haben wir die Wahrheit ins Zentrum gerückt. And if he remains the center, we will walk in true unity. Wenn er das Zentrum bleibt, werden wir in wahrer Einheit leben. But look, Jesus did not only say that I will give you life, he says I am the life. Aber schau, Jesus sagte nicht nur, dass er das Leben gibt, sondern ich bin das Leben. So what does it mean? Was bedeutet das? There's a difference between life and life. Da gibt es einen Unterschied zwischen Leben und Leben. At least so it is in the Greek language of the Bible. Zumindest ist es so in der griechischen Sprache der Bibel. You see, for instance, it's very sad, but in our language we just say life. Es ist sehr traurig, aber in unserer Sprache sagen wir einfach Leben. But actually, in the Greek languages there are different words. Aber in der griechischen Sprache sind es unterschiedliche Wörter. There is a natural life. Es gibt ein natürliches Leben. And then there is a divine life. Und ein göttliches Leben. The Greek meaning of the word that Jesus used here. Die griechische Bedeutung für das Wort, das Jesus hier benutzt. It's a life in the quality that God has. Ist ein Leben in der Qualität, die Gott hat. So it's a life in victory, it's a life in abundance, it's a life in success. Es ist ein Leben im Sieg, in Fülle, ein Leben voller Erfolg. So Jesus said, he never said, I'm going to give you a much better life. Jesus sagte nie, ich gebe dir ein viel besseres Leben. But many Christians live like Jesus gives them something better. Aber viele Christen leben so, als würde Jesus ihnen etwas Besseres geben. So in this aspect, you know, they think he gives them something better. In dieser Hinsicht denken sie, dass er ihnen etwas Besseres gibt. So they use Jesus as Santa Claus. Sie benutzen Jesus als Weihnachtsmann. Ah, my life is not good, Jesus. Give me a little better life. Ach, mein Leben ist nicht gut. Jesus, gib mir ein etwas besseres Leben. So we come to Jesus to get something instead of come to Jesus for an exchange. Wir kommen zu Jesus, um etwas zu bekommen, anstatt zu Jesus zu kommen, um etwas zu tauschen. I don't need Jesus to give me life. Ich brauche Jesus nicht, um mir Leben zu geben. I need Jesus to be my life. Ich brauche Jesus, um mein Leben zu sein. Until Jesus truly becomes your life. Wenn Jesus nicht wirklich dein Leben wird. And you learn to live more by divine DNA than by natural DNA. Und du lernst mehr durch die göttliche DNA als durch die natürliche DNA zu leben. How successful you will be in this life, you will not be satisfied. Egal wie erfolgreich du in diesem Leben bist, wirst du nicht erfüllt sein. We need to wake up to the fact that he doesn't want to give me something, he wants to be something. Wir müssen aufwachen und erkennen, dass er uns nicht etwas geben will, sondern etwas sein will. What would happen if I would actually make Jesus my life, my sustenance, my everything? Was würde passieren, wenn ich Jesus wirklich zu meinem Leben, zu meiner Nahrung, zu meinem Ein und Alles machen würde? You know, Jesus, you're my breath that I breathe. Jesus, du bist meine Luft, die ich atme. Jesus, you're everything. Jesus, du bist mein Alles. We would experience this incredible life of God. Wir würden dieses außergewöhnliche Leben Gottes erleben. No one comes next to the Father except through union with me. Niemand kommt dem Vater nahe, außer durch die Vereinigung mit mir. And I've again said this so often. Und wieder sagte ich das so oft. How I get frustrated when people just say, come to God, your Creator, and connect yourself with your Creator. Wie ich frustriert werde, wenn Leute sagen, komm zu Gott, deinem Schöpfer, und verbinde dich mit deinem Schöpfer. Look, Jesus is very clearly. Jesus ist da ganz klar. He said, you can't be with the Father unless it's with union with me. Du kannst nicht mit dem Vater zusammen sein, es sei denn, du bist mit mir vereint. You see, how can you say, oh God, I really want to come to you, please accept me? Siehst du, wie kannst du sagen, oh Gott, ich will zu dir kommen, bitte nimm mich an. He will say to you, sorry, the only way is called Jesus. Er wird dir sagen, tut mir leid, der einzige Weg heißt Jesus. Because a sinner cannot stand in the presence of a perfectly holy God. Denn ein Sünder kann nicht in der Gegenwart eines perfekten heiligen Gottes stehen. So simply because you want to connect with God, that's not good enough. Es ist nicht gut genug, nur weil du dich mit Gott verbinden willst. You have to connect with him through the person which is called Jesus, who is the way. Du musst dich mit ihm durch die Person verbinden, die Jesus heißt, welcher der Weg ist. And only when you learn to live in union with him, which happens through the cross, nur wenn du lernst in Verbindung mit ihm zu leben, was durch das Kreuz geschah, then you can also have this beautiful access to the Father permanently. Dann kannst du auch für immer diesen wunderbaren Zugang zum Vater haben. How many Christians suffer from their idea that they never had a good father. Wie viele Christen leiden unter der Tatsache, dass sie nie einen guten Vater hatten? Ah, my father rejected me. Ach, mein Vater hat mich abgelehnt. Ah, my father never loved me. Ach, mein Vater hat mich nie geliebt. He never believed in me. Er hat nie an mich geglaubt. He always declared negative things over me. Er sprach immer negative Dinge über mich aus. I'm gonna come to God and get it fixed. Ich werde zu Gott kommen und alles wird gut werden. But listen, the only way to come to the Father is through Jesus Christ, who is your life. Doch hör zu, der einzige Weg zum Vater zu kommen ist durch Jesus Christus, der dein Leben ist. So that's a step of faith. Das ist ein Glaubensschritt. You have to believe that Jesus paid the sacrifice so that you can freely come to the Father. Du musst glauben, dass Jesus das Opfer gebracht hat, damit du frei zum Vater kommen kannst. Look what Hebrews says. Schau, was im Hebräer steht. It's in chapter 4. Im Kapitel 4. He says, therefore come boldly before the throne of grace. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. To obtain mercy in the time of need. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. And the context of Hebrews chapter 4 is that you are coming through Jesus Christ. Der Kontext von Hebräer 4 ist, dass du durch Jesus Christus kommst. Who is the great and perfect high priest who made this way for you so you can have it. Der große und vollkommene hohe Priester, der diesen Weg für dich gemacht hat, damit du ihn haben kannst. Look, and then Jesus says, to know me is to know my Father too. Dann sagt Jesus, wenn du mich kennst, kennst du auch meinen Vater. Jesus and the Father were so one. Jesus und der Vater waren so eins. That the only way to know the Father is looking at Jesus. Dass der Blick auf Jesus der einzige Weg ist, den Vater zu kennen. Do you know, even Christians today, they look at some kind of God and story in the Old Testament and then they think they know God. Sogar die Christen von heute schauen sich irgendeine Art von Gott an und Geschichten aus dem Alten Testament und denken dann, dass sie Gott kennen. But God said, but God did. Aber Gott sagte, aber Gott tat. I like what Bill Johnson says. Ich mag, was Bill Johnson sagt. He says, Job is the question, but Jesus is the answer. Hiob ist die Frage, aber Jesus ist die Antwort. So, if you really want to know God, you have to study Jesus. Wenn du Gott wirklich kennen willst, dann musst du Jesus studieren. Now, if you want to read the Old Testament, enjoy it and read it. Wenn du das Alte Testament lesen willst, dann genieße und lies es. But remember, the only way to actually know the Father is Jesus. There's no other way. Aber denk daran, der einzige Weg, den Vater zu kennen, ist Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Because Jesus has been hidden in the Old Testament. Denn im Alten Testament war Jesus verborgen. Jesus related completely different to the people than he does now. Jesus hatte eine ganz andere Beziehung zu den Menschen als heute. I've heard so many sermons preached. Ich habe so viele Predigten gehört. That show that God's character through examples from the Old Testament. Die Gottes Charakter an Beispielen aus dem Alten Testament zeigten. Listen, if you want to know him, you have to know Jesus. Hör zu, wenn du ihn kennen willst, musst du Jesus kennen. That's what Jesus himself said. Das hat Jesus selber gesagt. That's why I've become so much in love with Jesus, because he showed me how good the Father really is. Deswegen habe ich mich so sehr in Jesus verliebt, weil er mir zeigte, wie gut der Vater wirklich ist. Because I didn't never understand how can a good God do so many things that are written in the Old Testament. Denn ich habe nie verstanden, wie ein guter Gott so viele Dinge tun kann, die im Alten Testament geschrieben stehen. But once I looked at Jesus, my question about God were all answered. Als ich Jesus anschaute, wurden alle meine Fragen über Gott beantwortet. So, spend more time to get to know him. Verbringe also mehr Zeit damit, ihn kennenzulernen. See you tomorrow. Bis morgen.